Guten Abend. Guten Abend, Freund Liese. Na, wenn Sie nicht wollen, auch gut. Wenn nicht, ich reiß mich weiter nicht darum. Was machen Sie da so eine Bude auf, wenn Sie so unhöflich sind zu den Gästen? Ich bin nicht unhöflich. Lassen Sie mich. Ich zahle mein Bier so gut wie die anderen. Verstehen Sie mich? Na, was verkehrt denn in Ihrem famosen Lokal? Denken Sie, dass ich da Reis ausnehme? Vor den Spießern noch lange nicht. Na, treiben Sie es bloß nicht zu bunt, Muss. Sollte bloß mal einem einfallen. Wenn einer mich anpackt, verstanden? Dann knallt's. Arnold, ich werde Sie bald anzeigen, wenn Sie immer mit solchen Sachen drohen. Ja, was denn? Ich sag, wie jemand mich anpackt. Und Ohrfeigen knallen doch außerdem auch. Beleidigen Sie unsere Gäste nicht. Liese, hören Sie mich doch mal an. Ich will Ihnen das mal erklären, richtig. Ach, was denn? Sie machen ja alles schlecht. Herr Quantmeier wäre kein richtiger Jurist, Herr Baumeister Zehn kein richtiger Baumeister. Das ist doch alles der reinste Stuss. Im Gegenteil. Reinste Wahrheit ist das. Hier kann so ein Baukerl wie der sich breit machen, wenn er von Kunst keinen Schimmer hat. Wenn der aber unter Künstler kommt, dann gilt er so viel wie ein Schustergeselle. Ach, da sind Sie wohl Künstler. Großer Gott. Gewiss bin ich das. Sie brauchen bloß mal in mein Atelier kommen. Da werde ich mich freilich hüten, mein Herr. Reisen Sie mal nach München hin und fragen Sie rum bei den Professoren. Weltberühmte Leute sind das. Ob die wohl vor mir verfluchten Respekt haben? Sie nehmen den Mund voll, nicht Herr Zehn. Die haben Respekt und die wissen warum. Ich kann mehr wie die Kerle alle zusammen. Mein eigener Vater mit inbegriffen. Wenn wirklich mit Ihnen so riesig viel los wäre, dann sehen Sie freilich anders aus. Wieso? Wieso? Das ist doch ganz einfach. Berühmte Maler verdienen doch Geld. Geld? Habe ich etwa kein Geld verdient? Geld wie Mist. Na, fragen Sie mal. Wo lassen Sie denn das viele Geld? Ich? Warten Sie nur, bis ich Majorin bin. Wenn einer so einen knauserigen Vater hat. Liese, sind Sie mal ein bisschen anständig. Ich bin keine Liese für Sie. Ach, Lieschen, wenn Sie vernünftig sein wollten. Na, lachen Sie. Lachen Sie, wenn Sie lachen können. Ach, Arnold, regen Sie sich nicht auf. Ich will es Ihnen ja glauben. Aber erstens sind Sie doch viel zu jung und zweitens, drittens, viertens, fünftens. Och, das ist doch der reinste Wahnsinn, Kind. Na, höre, sei mal vernünftig, ja? Liese, was soll ich denn für Sie tun? Plündern? Rauben? Stehlen? Sonst was? Sie sollen mich freundlichst in Frieden lassen. Fritz, Gäste, schnell, beeilen Sie sich! Bitte, ich wünsche noch ein Glas Bier. Ich setze mich aber ins andere Zimmer. Herr Kramer, Sie sitzen doch hier ganz gut. Ja, aber es zeichnet sich drin viel besser. Arnold, Sie wissen, es wird wieder Streit setzen. Seien Sie vernünftig, bleiben Sie hier. Um keinen Preis der Welt, Fräulein Bench. Um keinen Preis! Hurra, Fräulein Lisbeth, die Bande ist da. Die ganze feuchtfröhliche Brüderschaft. Ja. Na, wie geht's Ihnen denn? Ihr Bräutigam schmachtet schon allbereits, was? Fritz, Fritz, die Herren vom Stammtisch sind da. Fritz, Bier her! Bier her, in Teufels Namen! Wie geht's denn dem Papa? Ach, gar nicht besonders. Wir haben heute schon zweimal den Arzt geholt. Na ja, Baumeister, machen wir heute ins Skat? Natürlich, ich denke, wir wollten die Gans ausknobeln und wollten dazu mal eine Buddel Sekt trinken, was? Ach, da drüben sitzt ja der steinerne Gast. Raphael in der Westentasche. Bitte um recht viel Brot, Fräulein Lieschen. Zu meiner Portion möchte ich recht viel Brot. Was hatten Sie denn bestellt, Herr Assessor? Ach so, ein Paprikaschnitzel mit Brot. Mit kolossal viel Brot, liebes Lieschen. Ich esse nämlich gern riesig viel Brot. Da sollte man in den Brotkorb höher hängen, Mann. Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin. Gott sei Dank, der Kramer entfleucht. Er weicht von hinnen. Ja, das glauben Sie nicht. Er geht bloß da rein. Er will bloß dort sitzen, wo die Herren sitzen. Ich finde das geradezu ridikül. Ja, dann bleiben wir doch hier. Ja, doch. Das wäre ja noch schöner. Erlauben Sie mal. Vor jedem Pavian werden wir auskneifen. Ah, guten Abend, Quantmeier. Guten Abend. Guten Abend, Quantmeier. Na, wie geht's dir, mein liebes Kind? Der fatale Kramer ist auch wieder da? Na ja, und wo sich das Bengelchen überall rumtreibt. Mhm. Gestern Morgen habe ich ihn noch gesehen. Ein Anblick für Götter, sage ich euch. Am Ringe, in einem Weiberbums, in einer ganz hundsgemeinen Verfassung. Wenn der hier fertig ist, da fängt er ja erst an. Schatz, sag mal, bist du böse auf mich? Ich? Oh, was du nicht sagst. Komm, Luderchen, maul nicht. Komm, sei vernünftig. Und übermorgen, da besuchst du mich wieder. Sind meine Wirtsleute beide fort. Sind wir verlobt oder nicht verlobt? Ihr wisst doch, ich bin doch ein unabhängiger Mensch, kann doch heiraten, wen ich will. Ach, geh, dir glaube ich schon gar nichts mehr. Ach, du Krabbe, bist denn also so frech, ne? Ach, du. Also, meine Herren, auf ins Hinterstübchen. Ja, hör mal, du bist